Sie traten vom Hof aus ins Haus. Je höher sie die Treppe bis zum vierten Stockwerk hinaufstiegen, umso dunkler wurde es. Es war fast 11 Uhr, und obwohl es um diese Jahreszeit in Petersburg keine richtige Nacht gibt, war es oben auf der Treppe doch recht dunkel. Eine kleine verräucherte Tür am Ende der Treppe war geöffnet. Ein Lichtstumpf beleuchtete ein sehr ärmliches, etwa 10 Schritte langes Zimmer. Vom Flur aus konnte man es vollständig überblicken. Vieles lag verstreut und in Unordnung umher, hauptsächlich verschiedene ärmliche Kinderkleidungsstücke. Vor den hintersten Winkel war ein löcheriges Betttuch gezogen. Dort stand wahrscheinlich das Bett. Im Zimmer waren im Ganzen 2 Stühle und ein sehr abgerissenes, mit Wachstuch bezogenes Sofa, vor dem ohne Tischdecke ein alter, ungestrichener Küchentisch aus Fichtenholz stand. Auf einer Ecke des Tisches brannte in einem eisernen Leuchter der Lichtstumpf. Wie sich später herausstellte, schlief Marmeladow nicht in dem Winkel hinter dem Betttuch, sondern in einem Zimmerchen für sich, aber dieses Zimmer hier war ein Durchgangszimmer. Die Tür zu den anderen Räumen oder vielmehr Käfigen, aus denen Amalia Lippewechsels Wohnung bestand, war offen. Dort ging es geräuschvoll und laut zu. Man hörte Lachen. Dort spielte man offenbar Karten und trank Tee. Hin und wieder vernahm man äußerst ungenierte Ausrufe. Raskolnikow erkannte Katharina Iwanowna sofort. Sie war eine furchtbar abgemagerte Frau von ziemlich hohem Wuchs, schlank, mit noch sehr schönem, dunkelblondem Haar, und auf den Wangen waren die roten Flecke zu sehen. Sie wanderte in dem nicht großen Zimmer auf und ab, die Hände an die Brust gepresst, mit trockenen Lippen, und atmete stoßweise und unregelmäßig. Ihre Augen glänzten wie im Fieber, der Blick aber war hart und unbeweglich, und dieses schwindsüchtige und erregte Gesicht machte bei der flackernden Beleuchtung des zu Ende brennenden Lichtstumpfes einen unbedingt kranken Eindruck auf Raskolnikow. Sie schien etwa 30 Jahre alt zu sein und in der Tat zu Marmeladow nicht zu passen. Sie hatte die Eintretenden nicht gehört und nicht bemerkt. Ihre Gedanken schienen abwesend zu sein. Sie hörte und sah wohl überhaupt nichts.